Welcome to the Dungeon of Drax. Choose your warrior. Alibaba, Alibaba, Alibaba, Alibaba. Wimmix, Wimmix, Wimmix, Wimmix. Alibaba, Alibaba, Alibaba, Wimmix, Wimmix, Wimmix, Wimmix, Wimmix, Alibaba, Alibaba, Alibaba, Wimmix, Wimmix, Wimmix. Kanaka, Kanaka, Kanaka, Kanaka, Kanaka, Kanaka, Kanaka, Kanaka, Kanaka, Kanaka. Straße, hab meine Augen auf. Ich warte auf den Türken, denn dem hau ich eine drauf. Und wenn ich einmal dran bin, dann tritt ich auch noch rein. Ist ja nur ein Türke, ein altes Kümmelschwein. Türke, Türke, was hast du getan? Türke, Türke, warum machen du mich an? Türke, Türke, was hast du getan? Türke, Türke, warum machen du mich an? Knoblauch und stinken wie eine Sau. Sie kommen hier nach Deutschland und leben hier für lau. Sie bauen hier nur Scheiße und machen hier nur Dreck. Man muss sie einfach töten, alles andere hat keinen Zweck. Türke, Türke, was hast du getan? Türke, Türke, warum machen du mich an? Türke, Türke, was hast du getan? Türke, Türke, warum machen du mich an? Warum machen du mich an? Türke, Türke, was hast du getan? Türke, Türke, warum machen du mich an? Hast du eine große Eiche in deinem Garten stehen? Dann will ich einen Türken daran hängen sehen. Hast du in deinem Keller eine große Folterbank? Dann schnapp dir einen Türken und mach ihn wieder schlank. Türke, Türke, was hast du getan? Türke, Türke, warum machen du mich an? Türke, Türke, was hast du getan? Türke, Türke, warum machen du mich an? Sitzt du